بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، heute machen wir weiter inshallah mit Jami Ahkam al-Nisa von Sheikh Mustafa al-Adawi. Wie gesagt, immer in Kurzfassung, die wichtigsten Meinungen werden wir rausnehmen hier inshallah, alhamdulillah. Und zwar geht es heute darum, was darf die Frau während ihrer Periode, während ihrer Blutung beziehungsweise während ihrem Wochenbett, was darf sie mit ihrem Mann machen, was darf sie allgemein machen, was ist für sie erlaubt und was nicht. Wie schon vorausgegangen, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass die Periode oder das Wochenbett, beziehungsweise nennen wir es mal allgemein die Blutung der Frau, nicht in ihrer Hand liegt und sie kann alles machen, was sie möchte, außer beten und Tawaf machen. Alles andere ist ihr gestattet, außer beten und Tawaf machen ist ihr nicht erlaubt. Und bezüglich des Koranfassen hatten wir schon eine Audioaufnahme dazu. Auf jeden Fall sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran: فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيدِ. Hört euch übersetzt und haltet euch fern von euren Frauen in ihrer Periode. Die Gelehrten sagen aber dazu, damit ist nicht die Frau selbst gemeint, sondern der Ort, wo die Periode ist. Der Ort, wo die Periode ist, sozusagen von ihrem Geschlechtsteil. Und das ist die Meinung der Gelehrten, was sie sagen. Sie sagen, es ist verboten, mit der Frau Geschlechtsverkehr zu haben, beziehungsweise es ist der Frau verboten, auch mit dem Mann Geschlechtsverkehr zu haben, während sie ihre Periode hat. Und alles andere erlauben die Gelehrten. Das heißt, in den Hadithen, in vielen Hadithen wird überliefert von Aisha oder Musallam oder anderen Frauen vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, wenn er einer Frau nahe kommen wollte, die ihre Periode hatte, so hat er ein Tuch über den Ort der Periode gelegt und hat dann den Rest sozusagen, hat sich dann mit dem Rest begnügt. So, das ist eine ungefähre Übersetzung von diesen Sachen und zusammengefasst. Das heißt, alles ist erlaubt während der Periode, außer Geschlechtsverkehr und außer der Ort des Geschlechtsverkehrs. Also das Geschlechtsteil der Frau ist nicht erlaubt zu berühren oder dahin zu kommen. Alles andere ist erlaubt, darüber und darunter. Die Gelehrten sagen, es ist besser, wenn man es mehr eingrenzt, und zwar vom Bauchnabel bis zu den Knien. Es ist sicher auch für den Mann, dass er nicht in eine Sache verfällt, wo er dann Haram begeht, weil diese Sache ist verboten, also Geschlechtsverkehr ist dann in dieser Zeit verboten. Aber ansonsten alles, was über dem Bauchnabel oder unter den Knien ist, ist auf jeden Fall erlaubt. Das sind diese zwei starken Meinungen. Was aber auf jeden Fall sicher verboten ist, ist Geschlechtsverkehr. Ansonsten ist alles andere erlaubt. Sie darf essen, kochen, sie darf mit dem Mann im Bett schlafen, sie dürfen Spaß haben, sie dürfen alles Mögliche zusammen machen, sie dürfen zusammen essen, zusammen trinken. Nicht so wie bei den Juden, dass wenn die Frau dann Periode hat, sie abgestoßen wird, in eine andere, aus dem Haus rausgejagt wird. Nein, die Frau darf zu Hause bleiben und sie darf alles machen, was sie sonst macht. Nur der Geschlechtsverkehr ist ihr nicht erlaubt. Und im Allgemeinen, in den Islamischen, ist auch nicht das Gebet und der Tawaf nicht erlaubt. Ansonsten ist eigentlich ihr alles erlaubt, was man weiß. Also nichts anderes wurde ihr verboten. Auch wenn es in einigen Angelegenheiten, wie zum Beispiel den Koran anfassen, Meinungsverschiedenheiten gibt. Ansonsten ist ihr nichts verboten. Es gibt aber eine Angelegenheit, was vielleicht interessant ist und was wichtig ist. Und zwar, Allah subhanahu sagt, وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهِ. Also, Allah subhanahu sagt sinngemäß, und nährt euch ihnen nicht, bis sie rein sind. Und wenn sie rein sind, könnt ihr euch nähren, von wo Allah subhanahu wa ta'ala das erlaubt hat. Und die Gelehrten sagen hier, dass die Frau, auch wenn sie ihre Periode fertig ist, der Mann erst mit ihr schlafen darf, wenn sie Ghusl gemacht hat, wenn sie sich gereinigt hat. Und das gilt auch für Gebet und für Tawaf, die Sachen. Also wenn ihre Periode vorbei ist, dann muss die Frau Ghusl machen. Rüssel von diesem Periodenzustand. Und wenn sie das gemacht hat, dann darf sie erst beten und Tawaf, und dann darf erst der Mann mit ihr schlafen oder sie darf mit ihrem Mann schlafen. Das sind die drei Sachen, die erlaubt und verboten sind. Und alles, was davor ist, ist nicht erlaubt, weil viele Gelehrten wurden auch darüber gefragt und sie haben alle geantwortet, der Mann darf sich der Frau nicht nähern, bis sie Ghusl gemacht hat. Auch wenn sie schon sauber ist von der Periode, auch wenn ihre Periode sozusagen schon fertig ist, muss sie erst Ghusl machen, dann sind ihr diese drei Sachen wieder erlaubt und halal. Und bezüglich der Periode, wie lange es andauert und was ist mit einer, bei der es länger andauert, bei der kommt noch Blut raus, selbst nach 10, 15 Tagen. Das klären wir inshallah nächstes Mal. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.